willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 33, 2014. Yo Mai, Mewon Giga. Ja, das bezieht sich auf ein Thema von diesem Podcast und ich bitte die Geocaching-Fans noch ein kleines Momentchen zu warten. Ja, es gibt alles hier ist alles in Reihe und Glied, ja, hier aufgelistet, ja, und deswegen muss ich zuerst, ja, ist doch ganz klar, die Normen in der sozialen Mediengesellschaft, ja, in der Social Media Gesellschaft, mal ansprechen, ja. Denn da war jetzt gerade etwas passiert, trauriger Tod von Robin Williams, und da gab's eine große, ja, sag ich mal, Trollattacke, ja, auf Angehörige, ich glaube die Tochter war das, von, ja genau, die Tochter von Robin Williams, die quasi von Trollen aus Twitter rausgeekelt wurde, sozusagen, ja, nachdem sie ganz schlimme ja, Aussagen hier bekommen hat über Twitter und diese Hater gibt's ja überall, ja, und ich meine, solche bekannten Schauspieler, ja, die haben halt nicht nur Fans, sondern auch Hasser, ja, viele. Je bekannter einer ist, ne, desto mehr. Danach hat eben sie die Konsequenz gezogen und den Twitter-Account gelöscht, ja, weil sie es einfach nicht mehr eingesehen hat. Es ist schon, es ist aber schon weit über dem hinausgegangen, was eben unter normale Meinungsäußerung eben verbucht werden kann. Das muss man definitiv sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage hier, was auch hier Jeff Jarvis in seinem Artikel bei Buzzmachine.com fragt, ja. Jeff Jarvis ist ja Professor of Journalism in New York und er ist sehr aktiv in dem Social Media Bereich, auch Podcasting und so weiter ist er vertreten mit einer Stammsendung. Ja, auf jeden Fall stellt er sich die Frage, welche Gesellschaft erschaffen wir hier gerade? Ja. Und eigentlich ist die Antwort meiner Meinung nach ziemlich einfach. Wir erschaffen keine Gesellschaft, die Gesellschaft ist so, wie sie ist und deswegen passiert das. Das Problem dabei ist, dass es nur für mehr Leute auf einmal sichtbar ist, ja, beziehungsweise, dass eben jede Äußerung global gesehen werden kann, während eben Fakt ist, dass es eben viele Leute gibt, die noch viel schlimmere Sachen sagen, ja, zum Beispiel am Stammtisch, ja, oder unter Freunden, unter guten Freunden. Da sagt man manchmal Sachen, das schreibt man besser nicht im Internet, ja, sonst ist einem Strafverfolgung sicher. Ja. Aber das ist nun mal die Realität und manche Leute haben da eben keine so große Hemmschwelle oder sind sich dessen nicht bewusst, dass, was sie dort sagen, auch tatsächlich gelesen wird. Möglicherweise von Millionen von Menschen. Ja. Und das ist eigentlich das Problem. Nur die Gesellschaft, das muss man ganz klar sagen, die war schon immer so übel drauf. Nur es hat keiner gewusst, es hat keinen interessiert, weil es eben nicht nach außen gegangen ist. Ja, ich meine, ich könnte jetzt sehr viele Beispiele bringen, beispielsweise wie in Landstrichen, ja, die weit abgelegen sind, das zählt übrigens nicht nur für Deutschland, sondern vor allem auch für die USA, dass dort andere Gesetze herrschen, ja, Gesetze, die man nicht gutheißen kann, ja, und es gibt genug Geschichten, die auch belegt wurden, dass zum Beispiel ganze Gemeinden, ja, sich verschworen hatten und zum Beispiel einen Mörder gedeckt haben, weil die gesagt haben, ja, das ist richtig, was der getan hat. Ja, das ist tatsächlich so. Und diese unglaublichen Vorgänge, die werden halt normalerweise nicht bei so einem breiten Publikum, ja, diskutiert. Und man wird niemals verhindern können, dass es solche Hasser gibt. Gerade bei Menschen, die in öffentlichen Interesse stehen oder eben so Schauspieler und so weiter, die haben natürlich den gleichen Schutz und solche schlimmen Äußerungen, die sind auch strafrechtlich relevant, die darf man nicht machen. Ja? Nur das wird sich nie ändern. Und da kann die Strafverfolgung auch nichts ausrichten dagegen. Ja? Man kann, die Strafverfolgung kann zwar verhindern, dass dies publik gemacht wird. Ja, indem man ganz klar sagt, also wenn man das veröffentlicht, dann kommt man in den Knast, ja, und da kann man die schlimmste Strafe nehmen, die es gibt. Aber die Gedanken, die Überzeugung, die wahren, ja, die wahren Absichten oder die wahren Ideen, die in den Köpfen herumspuken, beziehungsweise die echten Abneigungen, die kann man nicht verhindern, auch nicht durch ein Gesetz, ja. Das muss man sich auch vorstellen. Und deswegen ist es eigentlich nicht die Frage, was für eine Gesellschaft erschaffen wir hier, sondern was für eine Gesellschaft existiert, die so etwas in der Öffentlichkeit macht. Ja. Das ist die gleiche, die schon immer existiert hat. Früher war es noch schlimmer, nur das hat keiner gewusst. Ja. Oder nur eine kleine Gruppe von Menschen. So ist das. Gut, der Artikel ist doch recht umfangreich. Ich kann den auf jeden Fall mal empfehlen. Es gibt sicher schon ein paar Punkte, die durchaus zutreffend sind. Auch, wie gesagt, wenn ich der Meinung bin, dass die Fragestellung alleine schon falsch ist in dem Artikel, ist es doch sehr, sehr aufschlussreich und ja, lässt auch einblicken in über die oder in die Maschinerie so eines solchen Trolls. Übrigens, auch die Gefahr ist natürlich gegeben. Ich habe das gehört in dem This Week in Google Podcast von Leo Laporte der letzte dieser Woche und da muss ich sagen, also da wird gesagt, dass man also Blocklisten, also Blockinglisten, nein, nicht Blockinglisten. Listen von Leuten, die jemand blockiert hat, von Freunden, sich auch zuschicken lassen kann. Das soll es jetzt auch demnächst mehr Dienste geben, die das ermöglichen, dass zum Beispiel, ja, alle Leute, die bei meinem Bekannten geblockt sind auf Twitter, ja, dass die dann bei mir auch geblockt werden. Ich muss sagen, ich kann davor nur warnen. Ja. Man ist zu schnell dabei, jemand als Troll zu bezeichnen oder nur weil einem die Meinung von demjenigen nicht gefällt, ja, dass man das dann oder denjenigen dann komplett verbannt. Ja. Wenn man das selbst macht, ist es ja noch okay. Ja, wenn jemand eben genau das sagt, was ich nicht hören will, ja, dann ist es zwar von mir meistens ignorant, aber ich will halt auch meine Zeit nicht verplempern mit, sag ich mal, mit festgefahrenen Meinungen auch, ja, die eben sich nicht ändern lassen, ja. Und wenn dann eben kein Nutzen mehr aus den Nachrichten, die jemand eben schickt zuhauf und dann in dem Stream auftauchen, wenn die dann eben nichts mehr bringen für meine Idee, was ich da vorhab, ja, beziehungsweise eben was für die Produktivität oder sonst irgendwas, ja, dann kann man den ja blocken. Ja. Nur, das heißt ja nicht, dass ein Bekannter von mir, nur weil er mein Bekannter ist, den auch blockt oder blocken sollte. Da muss ich erstmal anhören und angucken, was der zu sagen hat. Vielleicht ist es ja genau dem seine Meinung. Also ich habe durchaus Bekannte, die vielleicht noch andere Meinung sind als ich in manchen Sachen. Das heißt ja nicht, dass man da gleichgeschaltet ist, ja. Und ich kann nur warnen davor, hier dieses Verbannen von Andersdenkenden so ins Extrem zu ziehen, denn das würde ja einem selbst zum Troll und Ignoranten machen. Gut, jetzt komme ich mal zu diesem komischen Titel der Sendung, ja. Wer auf dem Geocaching Giga Event am 15. 16. war in München beim Projekt Munich, Project Munich 2014. Der weiß, wovon ich rede, denn es war nicht nur ein weiteres sehr gut gelungenes Event unter dieser Projektreihe sozusagen, sondern das allererste Giga-Event der Welt. Und toll, dass das in München stattgefunden hat. Ja, ich meine, diese Giga, Mega, Giga, ja, okay, vorher gab es nur Mega-Event, jetzt gibt es eben auch ein Giga-Event. Was war jetzt anders da? Nix. Es war eigentlich ein Mega-Event mit mehr Menschen. Ja. Ist aber auch gut so. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Einfach mehr Menschen. Ja. Aber nicht irgendwie komplett alles kaputt machen dann. Ja. schön. Project Munich wurde, warum hat das jetzt hier in Englisch gemacht, da weiß ich nicht, vorher war es zum Beispiel das Projekt Egg in Koblenz, ja. Dort war ich auch mit der Laguna Sem, wie auch jetzt hier mit in hier in diesem Projekt Munich 2014. Ich muss sagen, wir hatten riesen Spaß, ja. Laguna Sem hat sich gleich auf die Geocoins geworfen, ja, und hat alles genau inspiziert, ja, mehr als einmal. Ja, es ist eigentlich auch so, wie eben bei jedem Mega-Event oder eben jetzt dieses Giga-Event, dass eben die Shops da im Mittelpunkt stehen und dann eben die Caches außenrum noch. Wobei man sagen muss, hier war das Ambiente wirklich ganz, ganz toll. Das war natürlich beim, ich finde, das war beim Projekt Egg 2013 in Koblenz sogar noch besser, ja, aber hier das Olympiastadion und das Event, das Giga-Event hat tatsächlich im Olympiastadion stattgefunden, quasi auf dem Boden des Olympiastadions, ja. Und das fand ich schon wirklich super, ja. Und nebendran das Sommerfest, auch da haben Laguna Sam, ich und Team Rollerrad da mal einen Besuch abgestattet, ja, und dann fing der große Regen an, ja, das so war das halt an dem Tag, ja, Regen, Sonne, Licht und Schatten, ja, waren da vorhanden, wobei auf dem Event deutlich mehr Licht, ja, also größere Ärgernisse gab es da nicht, war gut organisiert soweit, ja, das Bühnenprogramm gut war wirklich nicht spektakulär, also es hat mich nicht verleitet, auf die Bühne zu gucken, es waren eigentlich nur die Verlosungen, die jetzt groß hier die Cache angelockt haben, zumindest am Samstag dort. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Action, permanent Action auf der Bühne gewünscht, nicht nur zu bestimmten Uhrzeiten. Das Angebot zu vergünstigten Getränken innerhalb des Geocaching-Veranstaltungsbereiches, das war auch sehr schön, gut gemacht. Ja, und dann eben, wie gesagt, die Shops, Geocoin-Shops, Zubehör ohne Ende. Die vielen Menschen, es waren wirklich sehr, sehr viele am Samstag, die gingen halt in dem Olympiastadion auch tatsächlich ein bisschen unter, denn in dem Stadion war halt sehr, sehr viel Platz und deswegen war es eben auch sah es eben ein bisschen leer aus, war es aber nicht. Es war schon ziemlich viel los. Auch schön die Aktionen, die man machen konnte, dort mit der Begehung des Dachs des Olympiastadions und auch das Abseilen beziehungsweise das mit so einem Foxhound nennt sich das, ja, wo man dann übers Olympiastadion rüber gleiten konnte an einem Stahlseil, ja, einem Affenzahn. Also insgesamt, es hat Riesenspaß gemacht. Es war ein toller Tag dort. Ja, wie gesagt, dadurch, dass das Sommerfest eben auch dort nebendran war, konnte man dann noch ein bisschen dort schauen. Dadurch, dass die Anreise bei uns ziemlich lang war, haben wir nicht alles gemacht. Ja, also auf den Turm sind wir zum Beispiel nicht gegangen, obwohl da ein offizieller Geocache zu dem Event platziert war, weil es einfach zeitlich so kaum machbar war. Wir hatten jede Menge Spaß dort auf diesem erwähnt. Es war wirklich lustig, auch hier mal zu sehen, wie dann die alteingefleischten Kescher auf die Nachwuchskescher treffen. Ich muss sagen, ich bin noch sehr positiv überrascht davon auf dem Event. War also noch nicht das, was ich zum Beispiel letztes Jahr auf der Gamescom erlebt habe, ja, das zu sehen, dass dass diese Geocacher sich mittlerweile selbst überleben, ja, diese Geocacher-Gemeinschaft, sondern das konnte man da jetzt noch nicht sehen. Auch wenn es immer wieder geheißen hat, ja, durch die Bild-Zeitungs-Cacher und so. Aber ehrlich gesagt, noch, denke ich, haltet sich das in Grenzen, gerade bei den Events, und dass bei so einem großen Event da alles wunderbar glatt ging. Das ist schön, nette Menschen. Wohin man blickt, ja, da hat man auch mal schnell, sogar ohne Aufforderung wird man gefragt, ja, soll ich ein Foto von euch beiden machen mit dem Signal zusammen, was auch dann gemacht wurde, ja, Laguna Sam, ich und Signal in einem Foto, wäre gar nicht möglich gewesen, weil, ja, das wird schlecht, ja, mit so ein Dreier-Selfie, ne? Aber, dann kam einfach jemand, hat gefragt, ob man das machen will. Und draußen, da sollte man das vielleicht nicht machen, da wird dann nämlich mit der Kamera wahrscheinlich wegrennen. Ja. Aber hier in diesem Bereich, da musste man sich weniger Gedanken machen, hat es dann Foto toll gemacht und ja, hat uns dann auch die Kamera wiedergegeben. Also draußen würde ich das jetzt nicht unbedingt machen, aber da ging's. Also tolle Sache und ja, dann haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Übrigens, ja genau, bei dem Geocaching-Giga-Event gab es jede Menge Lab-Caches, sogenannte experimentelle Geocaches. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, weil das so abgetrennt ist als eben experimentelle Caches. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wahrscheinlich will man so ein Challenges-Desaster verhindern, wie das schon mal passiert ist. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es dann sowas wird wie beim Mansi, ja, weil das eben auch sehr, sehr beliebt ist, dass man eben mit seinem Smartphone hier was abscannen kann und dann wird automatisch gelockt. Hier ist es dann so, man muss eigentlich den Cache so schon fast gar nicht mehr suchen. Ja. Man beantwortet eben Fragen. Manche lassen sich eben auch, ohne dass man vor Ort ist, beantworten. Vielleicht muss da noch ein bisschen nachgebessert werden. Ja, bei Manzi hat man ja die Ortsabfrage. Man muss mit dem Handy dort sein. Das hat man eben bei den Lab-Caches so im Moment noch nicht. Von daher kann jeder zum Beispiel mit einer Liste mit den Antworten, also die alle Caches locken. Ja. Finde ich ein bisschen komisch, aber interessant finde ich das Konzept. Auf jeden Fall, da gibt man dann eben einen Code ein und dann wird er gelockt. Übrigens ist das nicht ganz neu. Das macht opencaching.de schon längere Zeit. Solche virtuellen Caches beispielsweise, wo man vor Ort Fragen beantwortet und dann die Lösung eingeben muss und dann wird gelockt. Ja, das ist eigentlich hier so eine Mischung zwischen Mansi und dem, was opencaching.de schon macht. Ja. Ich denke halt, das wird darauf hinauslaufen, dass es dann aber früher oder später halt viele von diesen Caches mit QR-Code geben wird, sofern die dann als offizielle Caches eingereiht werden, eingestellt werden sozusagen. Und dann werden wir das haben, weil es eben mal, es ist nun mal so hier im Zeitalter, ja, da will man keinen großen Log schreiben müssen, ja. Manche machen das sogar bei den normalen Geocaches nicht, sehr zum Unmut der Owner. Ja, da wird dann einfach nur noch Fragezeichen reingemacht, ja. Noch nicht mal mehr ein TFTC. Also selbst das ist schon eine Frechheit, wenn nur das TFTC fertig. Ja, so geht es nicht. Aber dann hat man eben hier so eine Cache-Art, wo man gar keinen Log anfügen kann. Ja, also kann es auch nicht als unflätig gelten, wenn man eben nichts dazu schreibt. Und das ist eben der Quick Log. Ja, das da Lock and Run, ja, sozusagen, ohne dass man jetzt weiter was machen muss. Ja, Smartphone raus, zack, gelockt, weiter geht's. Ja. Gut, also tolles Event, das Giga-Event-Projekt Munich, Project Munich 2014. Faszinierende Geschichte, das alles, dass es schon möglich ist, so viele Leute hier anzulocken mit Geocaching, kamen aber auch aus der ganzen Welt dort an. Ja, ich habe das Team von CGEO habe ich gesehen, ja, die haben sogar fotografiert. Leider hatte ich auch da wieder keine Zeit, um da ein großes Gespräch anzumachen, wenn man so in einer Gruppe unterwegs ist. Ja, ist halt schlecht. Ja, da kann man nicht, da will man nicht die ganze Gruppe aufhalten. Ich hätte da gerne ein paar Takte gewechselt mit denen, weil das ist immerhin die beste Geocaching-Applikation, CGO, die es gibt, meiner Meinung nach. Und schön auch die dort zu sehen. Ja. Leider habe ich diesmal auch nicht die offiziellen von geocaching.com gesehen. Ja, ich hatte schon Brian mal getroffen in Schwerte, aber leider war diesmal nichts möglich. Schade. Gut, nächstes Thema ist dann schon wieder ein bisschen tech-lastiger. Ein bisschen ist gut. Ja. USB Type-C. Also ein neuer USB-Anschluss, aber für USB 3.0 soll jetzt hier einige Probleme lösen. Es ist ein schöner Stecker, ja, das Type-C-Plug-Cable, und das soll kleiner sein als die herkömmlichen USB-Anschlüsse und trotzdem eben ist die Übertragungsrate noch viel schneller als jetzt bei USB 2.0 beispielsweise. Das Problem, wo ich hier allerdings sehe, ist, es kann sein, dass ich das falsch verstehe, ja, aber es soll ein Reversible Plug and Cable Orientation möglich sein. Das heißt, egal wie rum man das Kabel nimmt, ja, es würde passen. Ich weiß ehrlich noch nicht so ganz, wie ich das zu verstehen habe, weil das würde ja voraussetzen, dass man eben auch andere Buchsen bräuchte an dem Gerät, oder dass eben so ein Stecker so konzipiert ist, dass er entsprechend, je nachdem, wo er eingesteckt wird, dann sich anpasst und dann ja eben die Übertragung ermöglicht. Das könnte zum Beispiel durch eine durch ein flexibles Stecksystem funktionieren. Aber die Frage ist, es gibt ja auch bei beim normalen USB gab es ja USB-A, USB-B, ja, und so weiter und so weiter. Dann gab es Mini-USB, A, Mini-USB-B und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es eben hier auch wieder so viele verschiedene Anschlussmöglichkeiten, und mal sehen, wie die sich durchsetzen. Wobei natürlich jetzt heutzutage muss man sagen, dass diese USB 3.0 Promoter Group doch schon einen ziemlich großen Einfluss hat. Und ja, so groß überlappend ist das jetzt auch nicht. Ja. Aber dennoch ist die Frage, wann denn sowas überhaupt dann nennenswert verwendet wird. Ja. Also ich meine, jetzt sind erste Handys herausgekommen, die haben einen USB 3.0 Anschluss, aber eben nicht den USB Type-C Anschluss. Also ich bin da wirklich noch sehr, sehr am Rätseln, was das eigentlich alles soll. Mit diesen zig verschiedenen Anschlüssen. Klar, natürlich brauchen die Firmen immer kleiner, immer bessere Anschlüsse für ihre Geräte, nur dann sollte man eben auch das mit einem anderen USB-Standard machen, weil das verwirrt doch nur sehr stark. Jetzt gibt es da verschiedene USB 3.0 Kabel. Das hat man ja schon gesehen, eben bei dem normalen USB, dass das als zu einem richtigen Durcheinander führt. Und am Schluss hat man eben doch alle Kabelsorten da. Ja, hier liegt ein Kabel USB-A, USB-B, hier liegt ein USB-Mini, USB, Micro-USB, ja, A, B. Also ja, ich habe hier alles voll USB-Kabel. Wollte das nicht irgendwann mal hier in die Richtung gehen, sollte es nicht in die Richtung gehen, dass man eben nur noch ein Kabel hat. Naja, okay. Gut, mehr will ich eigentlich darüber jetzt noch gar nicht sagen. Die Presse ist voll davon. Weiß gar nicht, hat jemand schon ein Kabel so viel Zuwendung bekommen? Ja, keine Ahnung. Auch wenn man es möchte, ja, sollte man vielleicht nicht jeden Newsartikel gleich bei Facebook mit einem Like versehen. Überhaupt sollte man sehr, sehr sparsam sein mit seinen Likes. Das hat jetzt nichts mit Datenschutz zu tun. Das sollte man vielleicht auch sich überlegen, ja, dass man eben sich auch outet, wenn man etwas mit einem Like anklickt, und das so auch sogar Konsequenzen haben kann, ja. Echte Real-Life-Konsequenzen, zum Beispiel beim Arbeitgeber oder auch bei der Polizei. Ja. In der Tat. Aber hier meine ich eigentlich nur die Art, wie eben diese Likes verarbeitet wird. Hier hat jemand einen Versuch gemacht, ja. Er hat eine ganze Woche lang, ja, oder eigentlich nur 48 Stunden, ja, hat er alles mit einem Like versehen, also alles gemocht, ja, alles geliked, was er gesehen hat, 48 Stunden lang, ja. Und das heißt, ja, manche sagen ja auch, ja, ich tue alles liken, das ist einfach, das gehört sich so, ja, das ist freundlich und so. Aber das führt zu einer Katastrophe, denn dann wird der Facebook-Feed übervölkert, ja, oder beherrscht von Firmen, von Werbung, ja, und von unpersönlichen Dingen. Ja, da geht's richtig rund dann. Das hat sich deutlich gezeigt bei diesem Versuch. Und das ist auch logisch, ja, wenn eben hier jetzt ein Artikel von einer Newsseite beziehungsweise von einem Werbepartner und so weiter mit einem Like versehen wird, dann wird er auch höher priorisiert. Und das ist das, was offenbar auch hier der Fall war. Das heißt, hier zum Beispiel jetzt die Firma XY, ja, es muss ja, ich rede ja auch jetzt nicht unbedingt von Spammer, jetzt tut zum Beispiel die Firma XY hier was posten, ja, und macht man ein Like und dann kann man sicher sein, dass bei der Firma, also dass von der Firma die ganzen Posts auch irgendwann erscheinen im Feed. Das ist bei Privatpersonen nicht ganz so ausgeprägt, weil die eben oftmals anders da eingestuft werden, anders da geratet werden als eben diese bekannten Firmen, ja, oder größere Firmen. So, wenn man also alles liked, was man bekommt, auch die Nachrichten von seinen Bekannten oder von dem, was man eigentlich wirklich sehen will in seinem Stream, dann wird man am Ende nur noch einen Stream haben, bevölkert von Firmen und Werbung. Das sollte einem zu denken geben. Denn so funktioniert eben das System. Ich hoffe auch, dass die verschiedenen Social Networks hier vielleicht auch mal ein bisschen nachbessern nach diesem Bericht, ja. War immerhin der Wired, also nicht ganz ohne Einfluss, ja. Aber vielleicht arbeiten die Firmen da auch mal dran, eben das zu ändern. Und da vielleicht doch ein interessanterer Algorithmus einzusetzen dafür. Was haben wir noch? Hier ist zum Beispiel, ja, genau, haha, ja, Bernd das Brot bekommt ein Videospiel. Mist, würde er sagen wahrscheinlich. Ja. Ob das Spiel, Videospiel Mist ist, weiß ich nicht. Ich würde erst sagen, das ist cool, jedenfalls, wenn man nicht Bernd das Brot ist. Aber wer Bernd das Brot kennt, vielleicht sogar aus der Nachtschleife, ja, bei Kika, ja, der wird da auch sehen, dass es eine tiefe, wie sagt man, so einen tiefgehenden Humor hat, ja, eigentlich schon gesellschaftskritisch, ja, im höchsten Sinne. Von daher hat eben auch die Firma, die das Spiel hier auf den Weg bringen wird, oder bringt, sich geäußert zu der USK-Freigabe des Spiels ab 0. Ja. Und auch eben, weil das aus dem Kika kommt. Das heißt nicht, dass es eben für kleine Kinder geeignet ist. Im Gegenteil, da haben die Macher auf der Gamescom auch deutlich darauf hingewiesen, ja, dass es eben nicht für Kinder geeignet ist. Eher sowas wie so Nonsens-Freunde, ja, haben die gesagt, wie zum Beispiel Monkey Island. Ja, also wer Monkey Island liebt, könnte auch sowas wie Bernd das Brot lieben. Ne? Also schon nicht schlecht. Auch ganz cool finde ich, dass das Spiel zum Start in einer Blechbrotbox, ja, für 30 Euro erhältlich sein wird, inklusive einer Bonus-DVD. Na, wenn das nicht alleine schon ein Grund ist, ja, für das Teil sich anzuschaffen. Naja, Artikel ist verlinkt, auch da noch interessante Informationen, ja, mehr als man gedacht hätte für so ein Game, ja, Superhelden-Game eigentlich. Also, naja, schon heftig. Dann was Kurioses an der Stelle habe ich normalerweise, und deswegen wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr öfters zuhört, dass das das Ende schon jetzt langsam ist von der Wohnsicht. Ja, es war eine schwere Woche heute. Diesmal kam gestern erst spät von Geocaching-Event zurück. Oh, mein Schädel brummt noch. Und normal kommt hier was Lustiges, aber diesmal kommt etwas, naja, es ist irgendwie schon lustig, aber es ist nicht als Witz gedacht. Und zwar das Pfefferspray, das auch den Angreifer fotografieren kann. So ist es. Also die Crowdfunding-Plattform Indiegogo, ja, die hat jetzt für ein Produkt namens The Defender 224.000 US-Dollar bisher zusammengetragen, ja. Und es war schon mehr, doppelt so viel, als eigentlich die Firma gewollt hatte. Und dann, was ist das? Tja, also wenn man den Auslöser drückt, um jemand eine Ladung Reizstoff ins Gesicht zu feuern oder irgendwo anders dahin, ja, wird gleichzeitig auch ein Foto geknipst, ja, und dieses per Bluetooth an das Smartphone des Benutzers versendet. Ja. hoffentlich hat es derjenige dann jetzt schon entwendet, das Smartphone. Ja. Und stattdessen kann es kann allerdings auch eben ein Alarm senden, inklusive Bild und den Standortdaten an einen zentralen Dienst, ja, der dann wiederum die Polizei benachrichtigen könnte. Ja. Ob das dann auch bei uns so funktioniert, ich weiß nicht, da gibt es zumindest mal keinen Dienst, denke ich, der für das Gerät jetzt hier irgendwie wohl was macht, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall, die App soll dann auch geeignet sein, sogar für in medizinischen Notfällen eben Alarm zu verschicken. Auch das wird bei uns wahrscheinlich so nicht gehen, aber der Rest könnte doch auch klappen. 159 US-Dollar fällig werden dafür, aber ich glaube, bei uns ist auch die Anwendung von Pfefferspray verboten zur Abwehr, zur Gegenwehr, zur Selbstwehr, wie nennt man das? Zur Notwehr. Oh, ja, ja. Selbstwehr. Zur Notwehr, ja. Sondern es ist, glaube ich, nur den Behörden gestattet, das Zeug anzusetzen. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ich weiß nicht, ich meine es nur mal gelesen zu haben. Ne. Dennoch ist das irgendwie so skurril, ja. Und ich möchte schon gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn einer mal ein Foto machen will, weil, ach, mein Handy ist gerade leer. Warte mal, ich mache mal ein Foto von dir und, oh, sorry. Nein, ich weiß nicht, das ist irgendwie, es ist so grotesk, ja. Die Idee ist aber dennoch gut, ja. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Sehr komisch. Ich habe jedenfalls noch erstmal müssen lachen, als ich das gelesen habe. Ja, Leute, das war's schon wieder von der Rios Wochensicht. Noch kurzer Hinweis zu dem Geocaching Giga Event. Da habe ich auch einen ganz kleinen Bericht gemacht. Mit vielen Fotos drauf. Ja. Die könnt ihr euch sehen. Der Artikel ist wie die ganzen anderen Themen natürlich verlinkt. Ja. Die Links, mach's heute mal ein bisschen andersrum, die Links findet ihr auf der Seite wochensicht.thenetcasts.com, wochensicht.thenetcasts.com. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, ja, nur her damit, Google Plus, Rios Wochensicht oben eingeben, schon findet ihr die Seite dazu. Oder ihr schickt mir ein Tweet at Rio, ja, DMs bitte keine, dafür habe ich die Mailadresse rio@thenetcast.com, ja, rio@thenetcast.com. Den GBG-Key findet ihr ebenfalls auf der Seite wochensicht.thenetcast.com und immer an die Mehrzahlen denken, ja, thenetcasts.com mit Essen schon landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!